Am 28. Mai berichteten die russische Nachrichtenagentur TASS, die chinesische Xinhua und die britische Reuters über die schwerwiegende Mitteilung des Oberkommandos der koreanischen Volksarmee im Zusammenhang damit, dass die südkoreanische Armee rücksichtsloses Geschützfeuer auf das Schiff der Marine der koreanischen Volksarmee gegeben hatte.